to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Danke. Puh, ist lange her. Ja, ist doch. Bleib sitzen. Ist okay. Ja. Ja. Hallo! Jule! Hallo. Wow, oder? Das ist so ein echter Wow-Moment, wa? Das tat schon fast in den Ohren weh. Ja, das ist einfach, da muss man halt richtig durch, ja, richtig durch. Es ist der 7.3.2012. Es ist wieder kein Porncast, denn kein Porncast mit Jule. Ich glaube, ich bin taub. Nein, du bist nicht taub. Das war einfach nur eine Darbietung, die ihresgleichen sucht. Das war so wie, als man früher in der Schule mit der Kreide über die Tafel ist und so. Kennst du das Geräusch? Ja, du kennst das Geräusch. Ich habe das immer extra gemacht, mit meinen Fingernägeln. Ja, und ich habe ja schon, was die anderen nicht gehört haben, in der Pre-Show seine vergewaltigte Katze gehört. Und dann auch noch das Intro. Geil, oder? Ich glaube, ich muss mich mal an den internationalen Gerichtshof wenden. In Den Haag? Du verstößt gegen die Genfer Konvention. Ich alleine damit. Ja, du folterst mich. Mhm. Ja. So, ich muss einmal hier ganz schnell schnacke die Schnack. Mobile Stream. Kein Porncast. Gibt's den jetzt? Ja, der steht jetzt, ja. Nimmt doch jemand jetzt auf? Ja, auch das. Auch das. Auch schon vorher dein Intro? Das weiß ich. Ja, ich glaube, ja, das Intro kann ich ja im Zweifel davor schneiden. Macht doch jeder schon sofort aus. Ja, aber das ist ja auch der einzige Podcast in wahrscheinlich Gesamtdeutschland, der nicht nur täglich sendet, sondern der auch täglich die Extraportion nackig, klatschend, salzig und verdammt nochmal mit einem nussigen Aroma im Abgang ist. Ja, aber nur bei dir. So, das war du genug Pre-Show. Du bist nackig und du klatschst und so. Aber richtig hart. Schließlich bist du mein Sklave. Das hättest du gerne, wenn du abends, na, im Bett liegst und die eine Hand nicht weiß wohin. Da! So. Ja. Wuhu! Sind wir eigentlich alle gleich? Sofort. Ich will nur wissen, ob wir gleich laut sind, alle hier miteinander. Das würde mich doch mal interessieren. So, muss da mein Mikro auch ein bisschen von meiner Nase entfernen, warum es heute auch so hoch hängt. Wir sind gleich laut, oder? Ja, wir sind gleich laut, ja. Warum es auch so hoch hängt? Ja, weil es halt immer hoch hängt. Weil dem Riot Burns, lieber Fail MD, beim Kein-Porncast immer einer abgeht. Es ist so. Das Mikrofon reckt einfach nur. Der Wifi hört nichts. Der Wildfight hört nichts, ja, dann hat er Pech gehabt. Und ich nämlich weiß, dass hier Pegel draußen ist. Und da brauchen wir gar nicht wieder mit anfangen, so wie heute beim Frühstückscast. Ja. Das funktioniert nämlich nicht. Richtig, er kann nichts. Da kann ich auch nichts für. Dann soll er vielleicht einfach die Lautstärke aufdrehen oder keine Ahnung was tun. Irgendwas anderes. Da kann ich nichts dran machen. Uhu. So. Ja, lang ist es her. Wie war dein Urlaub, Jule? Du hattest ja Urlaub gehabt von Möb Möb. Weißt du, dass man mich ernst nimmt? Weiß ich noch nicht, in welchem Zusammenhang. In diesem Podcast. Ja, weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang denn, bei welchem Podcast? Man hat sich, also Konrad hat sich darüber beschwert, als er dachte, ich höre nicht zu, also ich habe den Podcast am Freitag gehört, dass ich ständig sage, ich werde gezwungen. Und dann würde ich doch täglich senden. Ja. Als ob ich mich von dir, Katze, ja, zwingen lassen würde, diesen Podcast zu machen. Erstmal, warum nennst du mich Katze? Weil die Alternative dann nicht so süß gewesen wäre wie die Katze. Was wäre denn die Alternative zu Katze? Das sage ich nicht. Ich werde oft mit Meeresbewohnern verglichen. Ja. Und das hat nichts mit meinem überdurchschnittlichen Gemächt zu tun. Kann ich nicht beurteilen. Also ich war ja heute, ich weiß noch, warum du wieder so unglaublich kiebig bist. Ja. Ja, ich war ja heute mit der Familie Tux unterwegs. Ja. Die, wo du meinen würdest, dass es deine Tux-Familie wäre, aber Die, das ist wo ich falsch. meinen würde. Ja, aber es ist meine Tux-Familie. Ja. Und mit denen war ich heute unterwegs in Dortmund mit dem Tux Mobile und mit der Tux Jenny. Ja. Da waren wir in Dortmund Er hat schon vergessen. na, ich bin nur Er hat überlegen, wie es schon heißt. vergessen. Wie heißt das? Ist kein Chaosdorf. Wie heißt denn das Scheißding? Wenn kein Chaosdorf. Ja, beim CCC weiß ich, aber ich bin nur überlegen, wie das Ding heißt. Chaos-Treff. Ich weiß gar nicht, was es genau war dafür. Auf jeden Fall war es halt vom CCC. Waren wir halt und die hatten Camp. da ein. Nee, Camp ist es auch nicht. Danke. Chaos-Treff. Ja, Chaos-Treff könnte schon eher sein, ja. Und da waren wir halt. Haben uns da so eine gute Stunde aufgehalten. Also mal davon abgesehen, dass es nicht nur grottenlangweilig war. Es war auch verdammt noch einmal. Also das war wirklich schlimm. Ja? Ich habe ja jetzt so, wirklich so, ich habe mich ja auf Nerd-Content gefreut. Ja? Ich habe gedacht, so, jetzt wird, oh, ich habe meinen Sound an. Das passiert mir nie eigentlich. So. Ich habe mich ja eigentlich auf Nerd-Content gefreut und habe gedacht, boah, jetzt wird hier richtig abgenerdet oder was. Nee, da war so ein arschlangweiliges Orga-Treffen. Das war wirklich überhaupt nicht. Weißt du, das war überhaupt nicht schnuffelig. Also ich habe gedacht, wir büffeln da jetzt so richtig was weg hier oder was. Aber da wurde überhaupt nichts gebüffelt. Aber ich habe eine Mate getrunken, deswegen bin ich auch ein bisschen aufgewühlt. Und warum warst du dann da? Ja, weil ich dachte, es gäbe da was wegzubüffeln, aber da gab es nichts zu büffeln. Da war halt ein strunzlangweiliges Orga-Gespräch. Warum informierst du dich nicht vorher über das Thema von dem Ort, wo du hingehst? Naja, lassen Sie es mich so sagen, Frau. Puh. Ja. Erstens. Ich war eingeladen. Zweitens, das Thema wurde anders kommuniziert auf der Homepage. Und drittens, du bist doch nur einzig und allein eifersüchtig, weil die Tux-Familie lieber mit mir weggeht als mit dir. Das ist ja noch gar nicht raus. Das ist raus. Das haben wir ja nämlich Nein. beschlossen. Wir haben heute richtig über dich im Auto nicht nur gelästert, ja, wir haben uns königlich. Ja. Aha. Ja, auf jeden Fall, es gab auch nichts, es gab nichts zu essen. Also, es gab schon was zu essen, weil wir Ja, haben aber die nämlich, Tux waren noch dabei. ja, bei den Tux gab es ja auch dann was zu essen. Ja, der Herr Tux hat ja was Leckeres zu essen da mitgebracht. Aber beim Chaos-Treff in Dortmund gab es halt nichts. Wie gesagt, nichts wegzubüffeln, ja. Es gab nur Topic-Treff, yo, yo, Topic-Treff, ja. Oh, da hat mir jetzt gerade das Soundboard Und gefehlt. was war das Topic? Orga. Ja, das Topic waren halt so diverse Topics. Da war halt so ein unglaublich langweiliges Spiel, was die jetzt da so ein Theaterstück, was die supporten wollen in der Dortmunder Nordstadt. Ich habe es auch getweetet. Ich habe es halt nicht verstanden. Also irgendwie sind da so Checker, ja, so Börsenchecker. Ja, das habe ich auch schon. Ja, aber es sind halt so Börsenchecker am Start, so YO-mäßig, die dann halt Leute casten und sagen: Pass auf, du bist jetzt eine Aktie, was machst du denn beruflich? Und wenn die sagen: Verkaufst Ja, Ja. wenn die Die sagen, ich mache verkrümeln sich alle so. schon in die Ecke. Die wollen es alle, glaube ich, gar nicht hören, was du da gerade erzählst. Ja, okay, dann wechseln wir das Thema. Was haben wir denn sonst noch, Jule? Oder wollt ihr das hören? Nee, nee, mach ruhig weiter. Du hast bestimmt viel bessere und lustigere Themen. Nein, ich will hier nur auf unsere Zuhörer eingehen. Ja, das macht Sinn, ja. Ich möchte ja auch niemanden langweilen, also ich kann ja auch, warte mal kurz. Ja, aber die wollen das hören. Ich glaube, er hat sich gerade gemutet. Das ging noch nie so schnell wie jetzt und heute, dass er sich mutet. Dann kann ich ja, tut mir leid, über Podcast und Chat über die Champions League diskutieren. Ich glaube, der ist echt weg. Hallo. Huhu. Ja, ich bin ein Messi-Fangirl. Ich glaube, der hat sich gerade in die Ecke gesetzt. Wahrscheinlich wollte er so tun, als ob. Ist der echt weg? Nee, in Skype ist er noch da. Weil er hat ja noch das Telefonat mit mir. Ich weiß übrigens überhaupt nicht, FailMD, wie du mit deiner Zunge eine Wurst auf meinem Bauch verteilen willst. Irgendwie war das ganz kompliziert. Ja, Champions League 7-1 heute Barcelona gegen Leverkusen. Ich finde eine Runde Mitleid für Leverkusen. Oh. Und Messi hat natürlich, glaube ich, 5 Tore gemacht. Oder 6. Schatzi, huhu. Rio. Der zieht es echt durch. Ich bin sowas von begeistert. Wie viele Spieler? 22. Also eine Mannschaft hat 11 und 22 sind auf dem Platz. Vielleicht. So, jetzt erlebt ihr den Ryan Burns, wenn er so zickt wie eine Zicke. Rio. Wer, die hat. Ich habe Ahnung von Fußball. Sogar von Barcelona. Nur von Barcelona eigentlich. Aber die werden dieses Jahr kein Meister. Aber die Champions League werden sie bestimmt gewinnen. Ja, der Ryan Burns ist gerade beleidigt wie eine Leberwurst. Hallo, huhu. Was muss ich denn machen, damit du wiederkommst? Hört er uns eigentlich zu? Hört er uns eigentlich zu? Oder hat er sich nur gemutet oder hört er uns auch nicht mehr zu? Hallo. Naja, Champions League. Ich habe heute gelernt, dass wenn die deutschen Teams nicht ausreichend Punkte machen und erfolgreich sind, dann kriegen die irgendwie keine Fünfjahreswertung in der UEFA und dann kriegen die irgendwie einen Platz gestrichen. Und dann tut mir leid und ich hatten dann die Diskussion, da ja die Finanzierungspolitik von den Deutschen besser ist und die keine Schulden haben, aber halt international abkacken. Und dann finde ich, okay, dann müssen sie sich damit abfinden. Ich glaube, der zieht das jetzt echt durch. Kann man einmal dem Ryan Burns sagen, dass es mir sehr leid tut und ich ihn auch nicht mehr unterbrechen werde? Ich bin auch jetzt ganz nett und lieb. Und ich mache nicht alles, was er sagt. Das wäre jetzt die einmalige Chance für ihn, weil so klein kriegt er mich nie, aber. Dass ich ihn unterbrochen habe und nicht zuhören wollte, als er über den Chaos-Treff da geredet hat. Naja, auf alle Fälle habe ich heute Champions League geguckt und Leverkusen, die tun mir echt leid. Die haben nämlich schon bei dem Hinspiel 3-1 verloren und heute 7-1. Oh, und das tut mir echt leid. Ja, und vielleicht kann ich ja erzählen, ich sollte vielleicht erzählen, wie böse der Riot Burns ständig über die Tux-Familie geredet hat, damit die Tux-Familie sich von dem Riot Burns entfremdet und dann doch lieber mit mir irgendwas macht. Was machen wir jetzt, wenn ich jetzt einfach auflege? Dann bin ich der ganz alleine im Chat. Weil ich habe auch keine 20 € Ucash, um den Wi-Fi zum Shutdown zu kriegen. Oder ich werfe mich einfach mit zur Leonie in die Ecke. Ich kann mich ja in die Ecke stellen und mich schämen. Kann das mal einer dem Riot Burns sagen? Dreckige Geschichten über Rio, aber dann kommt der, glaube ich, nicht mehr. Wenn ich jetzt anfange, dreckige Geschichten über ihn zu reden und zu erzählen. Da gibt es nämlich einige. Vielleicht will ja der Rio mit der Leonie in eine Ecke. Ja, aber ein Cast für mich alleine, das ist, da bin ich ja gar nicht drauf vorbereitet. Und ich glaube, der ist echt eingeschnappt jetzt. Ja, deshalb habe ich doch auch gerade gesagt, Leonie, dass der Riot Fuck Burns you. mit dir in die Ecke soll, weil das ist ja immer noch ein, ich glaube, das ist ein Mann. Und wenn er ein Mann ist, dann hast du ja das, was du willst. Ich blas doch dein Blasen und sechs Sachen, das ist alles dein Job, Wifi. Der hat auch gerade erzählt, du hättest einen Knackarsch. Und mit Knackärschen und so, da kann ich nicht dienen. Außerdem glaube ich, möchte er lieber den von einem Mann. Vielleicht sollte ich auch einfach schweigen und mal gucken, ob er wiederkommt. Ach, der macht Sounds. Aber wenigstens ist es noch ein Zeichen dafür, dass er lebt. Hätte ja sein können, dass da gerade jemand mit der Bratpfanne hinter ihm stand und ihm einen über den Deckel gegeben hat. Also ich hätte das gemacht. Die Keule und Schweigen. Das funktioniert. Hat eigentlich schon mal jemand sich dem brisanten Thema Anonymous angenommen und Sabo und so? Da hat bisher sich jetzt noch keiner getraut, darüber zu reden. Weiß man da überhaupt schon mehr? Ich glaube, ich schweige jetzt einfach mal und ich gucke, ob er irgendwann kommt. Also kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Thank you. ficken. Sind wir eigentlich noch drauf? Hört ihr mich noch? Ist überhaupt jemand von den Streiksprechern noch im Chat, im Stream? Also ich habe beim Riot Burns geschleimt. Ja, ich war sowas von nett. Ich war echt lieb, aber der will mich heute hier hängen lassen. Und ich habe geschrieben, ich entschuldige mich vielmals dafür, dass ich dich unterbrochen habe und das Thema abgewürgt habe. Es passiert nie wieder. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich dich von nun an immer ausreden lasse und mir all deine Themen anhöre. Aber da kam noch nichts. Natürlich habe ich geschrieben, ich kann es sogar kopieren. Ja. Ich kopiere das mal von Skype hier rein. Das habe ich geschrieben. Ich habe sogar ihm gesagt, also ich habe sogar das zuletzt vorgelesen und ich habe es auch vorher telepathisch an ihn weitergesendet, aber irgendwie will er nicht. Ich weiß, der macht ja irgendwelche Sounds, aber ich kann ja jetzt auch schlecht vom Stream runtergehen. Ich weiß nicht, ob ich andere... Nee, ich glaube nicht, weil er die Konferenz gemacht hat. Und wenn er die Konferenz gemacht hat, muss, glaube ich, er die Leute in den Stream holen. Nee, er zwingt mich ja nicht. Ich wollte ja jetzt hier nett sein und lieb sein, damit er wieder zurückkommt. Aber das nimmt er ja nicht an. Du sollst mal den Möb-Möb-Jingle reinspielen. Möb, Möb, Möb, Möb. Ich glaube auch, der hat seinen Spaß, weil wenn er keinen Spaß hätte und ich ihm jetzt nicht den Spaß bieten würde, indem ich rede und er die ganzen Sounds da drauflegen könnte, dann würde der nämlich schon längst weg sein. Oder, was er gerne bei mir macht, schon längst mit mir rumschreien. Ich stöhne bestimmt nicht ohne Grund. Guck mal, lieber Riot Burns, der Fail-MD opfert seine Jungfräulichkeit für dich. Der Rio kann voll der Choleriker sein, besonders wenn irgendwas mit seinem Audio nicht stimmt oder ich wieder am Zicken bin. Ja, aber ich kann ja gar nicht rattig werden, wenn der Herr im Hintergrund hier noch nicht mal mich mit seiner Stimme irgendwie hier beehrt. Ja, aber der Riot Burns will ja gar nicht glauben, dass er genauso eine Zicke ist wie ich. Der schiebt das immer alles auf mich. Das kommt drauf an, wie er redet, Alex. Ach, wir haben ja noch gar nicht unseren ehemaligen Geburtstagskindern gratuliert. Das müssen wir auch mal hier wieder nachholen, damit es auch mal hier gestreamt wird. Deshalb alles Gute nachträglich an die Geburtstagskinder. Dann schleime ich mich nämlich wenigstens bei euch ein. Ja? Und der Riot Burns ist dann der Doofe, der die Sendung boykottiert. Ach ja. Stimmt, früher ist es, kein Porncast ist nicht mehr das, was er einmal war. Der Laxo hat es schon genau richtig gesehen. Was soll ich euch denn erzählen? Ich kann euch erzählen, dass der Rio heute Kinder erschreckt hat. Das macht er nämlich immer. Kinder erschrecken. Ich glaube, die Katze, die er immer vergewaltigt bei dem Intro, die hat er auch schon verschreckt bei der Vergewaltigung. Ja, das ist, ich glaube, der macht hier so Teufels-Satan-Anhänger ist er, glaube ich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Jungfrauen er schon geopfert hat. Ja, und ich glaube, er ist so böse, dass wenn er sich in den Spiegel anguckt, auch vor sich selbst erschrickt. Und er strickt natürlich auch die Wollsocken. Das ist halt wirklich wichtig. Vielleicht müssen wir eigentlich uns jetzt Sorgen machen über Fälem-Di, weil Fälem-Di ja jetzt noch seine Jungfräulichkeit opfern will. Vielleicht ist es der Nächste, der für Satan auf den Altar muss. Das wäre aber sehr schade, Fälem-Di. Wobei, du hast es eigentlich verdient. Ich finde, Fälem-Di sollte die nächste Jungfrau sein, die geopfert wird. Ich bin Jungfrau natürlich vom Sternzeichen auch. Und auch so. Ich bin jung, unschuldig. Und total lieb, natürlich auch. Und totaler Messi-Fan. Habe ich schon gesagt, dass Messi heute 7-1 gewonnen hat gegen Leverkusen? Das ist doch total toll. Ja, Fellem, die ich würde dich opfern. Ja, Barcelona hat gewonnen und Messi hat, glaube ich, 5 Tore gemacht. Yep. Aber die werden trotzdem kein Meister. Das finde ich eigentlich schade. Ah, ich kann drüber reden, dass Riot Burns für eine Frau gehalten wird. Ja, habe ich auch schon mitbekommen. Also das erzählt er ja ständig, dass er schon von hinten immer als Frau gehalten wird. Aber nicht nur das, man guckt ja auch, was für Tabak er raucht. Also beim letzten Berlin-Reise wurde er, glaube ich, irgendwie angesprochen von 2 Polizisten, was er denn da zu sich nehmen würde. Was ja auch komische Schlüsse auf sein Äußeres durchscheinen lässt. Und jetzt wurde er auch noch für eine Frau erkannt. Ich glaube, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Für einen Kiffer gehalten zu werden oder für eine Frau. Eine kiffende Frau wäre dann, glaube ich, noch ganz schlimm. Ja. Also die Jul P83 würde den Fälle, die auf jeden Fall opfern, besonders für Satan. Was kann man noch machen? Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich das ernst meine, wenn ich Vivifalls Frau toll finde. Die ist echt klasse. Und zum Weltfrauentag können wir gleich mal sagen, der ist ja auch schon, glaube ich, in 20 Minuten. Die meisten Frauen sind einfach scheiße. Die sind es einfach. Und sie können da, manchmal, ich glaube, die kann auch nichts. Also sie können, die Frauen, die scheiße sind, können auch nichts dafür. Die sind einfach so. Aber es gibt so ganz wenige Frauen, die sind echt toll. Und die Frau von Vivifalt, die gehört dazu. Und ich kenne die gar nicht so, ich kenne ab die noch nicht viel mitbekommen oder so, aber das, was ich von ihr weiß, ich glaube, die ist echt klasse. Weil der Vivifalt ist ja auch nicht ganz so übel. Also der hat schon die Frau verdient und er hat sie, also so halt, ja. Und, ja, aber die meisten Frauen sind einfach Kacke. Ich würde sagen, ich gehöre zu den komplizierten Frauen. Also der Teddy möchte wissen, was ich für eine Art von Frau bin. Ich bin sehr kompliziert, sehr zickig und man sollte schon manns genug sein. Weil ich bin nicht einfach. Ob ich jetzt scheiße bin? Nein, scheiße bin ich nicht. Aber schwierig. Ja, kommunistische Frauen, ich bin nicht. Ja, kommunistische Frauen sind noch schlimmer, weil die haben auch noch einen an der Klatsche. Ja. Ich kenne dich auch nicht, weil wie fight, aber deine Frau finde ich klasse. Was kann man noch machen? Was kann ich noch sagen? Ja, ich glaube, die Riot Burns feiert den Weltfrauentag ja dann auch. Ja, Alex, genau deshalb mag ich dich ja auch, weil du auch die meisten Frauen nicht magst. Und das hat was zu bedeuten, wenn Frauen andere Frauen nicht mögen. Weil nur die tollen Frauen mögen nicht alle Frauen, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Und die Männer verstehen das manchmal gar nicht, weil die sich alle total toll finden und die kommen auf dieser oberflächlichen, coolen Bro-Art, kommen die auch mit den totalsten Arschlöchern irgendwie aus. Ficken. Und das finde ich total bescheuert, weil ich will doch nichts mit Arschlöchern zu tun haben. Ob jetzt männlich oder weiblich, ist ja egal. Ach ja. Naja, ob du auf die Kiffen, wir sind jetzt im Chat, steht, wir sind hier gegen kiffende Kommunistenfrauen. Nein, wir sind nicht dagegen, wir finden einfach die nur ein bisschen doof. Nein, ich höre nicht die Sounds, deshalb lasse ich dem Riot Burns seinen Spaß mit den Sounds. So wisst ihr jedenfalls noch, er ist noch da. Fuck you! Und er lebt noch. Weil das weiß man ja bei ihm auch nicht. Da er ja wieder in der Klaps ist, kann ja auch da was mit der Dosierung nicht stimmen und so. Ach ja. Also er zuckt noch, das ist gut. Ihr könnt ja mal dann irgendwann Bescheid sagen, wenn es aus ist. Weil wenn es aus ist, dann ist irgendwas passiert. Zumindest. Wahrscheinlich ist er so Denzel Washington in diesem einen Jeffrey Deaver-Film Knochenjäger oder wie auch immer. Der da in diesem einen, der ist mit Angelina Jolie der Film, wo der in diesem einen Rollstuhl sitzt und nur mit dem Zeigefinger irgendwie da diesen Computer bedienen kann. Aber ich glaube, der Denzel Washington wurde noch nie für eine Frau gehalten. Und schon gar nicht für einen Kiffer. Ja, wenn der Pfleger dem Riot Burns, lieber Lachs, so den Rechner weggenommen hätte, könnte er euch auch nicht mit Sounds irgendwie nerven. Und ich müsste hier nicht allein Unterhalter spielen. Und euch mit noch unsinnigeren Sachen als generell nerven. Ach, das macht der Pfleger. Hat der, meint ihr, der hat so einen normalen Pfleger, der gut aussieht, oder dass der diese dicken Sumo-Ringe als Pfleger hat? Ich würde ja eher tippen, er bräuchte diese Sumo-Kämpfer als Pfleger, damit die ihn dann auch festmachen können, wenn er dann mal ausrastet. Weil ihr habt noch nicht gehört, wie der ausrasten kann. Er kann total toll ausrasten. Ich habe leider keine erotische Geschichte, Teddy. Sonst würde ich sie euch ja vorlesen. Es wäre eigentlich alles voll einfach, wenn jetzt der Mac von ihm kaputt gehen würde wie gestern oder das Internet weg wäre, weil dann wäre das einfach zu Ende. Aber so will ich euch ja nicht hängen lassen, weil einer von uns muss sich ja Gedanken um die Zuschauer oder Zuhörer machen. Er macht's ja offensichtlich nicht. Da würde ich mal hier eine Beschwerde an Möb Möb schicken. Ich sing kein Lied. Genau, der Pfleger ist ein dicker Hawaiianer, der immer Somewhere Over the Rainbow spielt. Wobei die Version von dem dicken Hawaiianer schon immer die beste von dem ganzen Lied war. Finde ich. Und ich fand es auch gut, dass das irgendwie nach 40 Jahren mal veröffentlicht wurde. Weil bisher war das ja immer nur in irgendwelchen Filmen zu hören. Abgesehen davon, dass der Riot Burns manchmal echt knallert, weil der ist ja immer noch nicht da und redet mit euch. Und der nimmt ja auch meine Entschuldigung nicht an und lässt sich nicht einschleimen. Der hat manchmal gar nicht so einen schlechten Musikgeschmack. Sarah Blackwood zum Beispiel, die müsst ihr mal googeln, die ist echt gut. Und die ist nämlich bei der Band Walk of the Earth, glaube ich. Und die haben ein Cover gemacht von dem Gotye-Song und das ist auch echt klasse. Teddy, du hast gar nichts verpasst. Ich bin hier immer noch Alleinunterhalter, weil ich euch... Ihr müsst einfach sagen, wenn ich weggehen soll. Wenn ich aufhören soll, dann lege ich auf. Genau, Somebody That I Used To Know. Und die Coverversion von dieser Band ist echt der Hammer, weil die spielen... Die haben eine Gitarre und stehen dazu fünf drumherum. Und die machen an einer Gitarre, spielen die halt das Lied nach und singen das. Das ist voll klasse, das Ding. Und es hat auch schon irgendwie, Russell Crowe hat es weiter getwittert und. Ja, die kennt mittlerweile jeder und die muss aber auch öfters mal genannt werden, weil die auch hier erwähnenswert ist. Ach ja. Vielleicht sollte ich ein paar Mal gegen mein Mikro hauen, damit er hier ankommt und mich zusammenscheißt. Das ist doch nicht der beste Kein-Porncast ever. Ihr habt doch alle einen Knall. Das ist der schlechteste, den wir je hatten, weil ich hier alleine bin. Kauf doch mal dem Vibify den Joker ab für 20 U-Cash. Warum heißt es eigentlich U-Cash, also UK-Ash, wenn das 20 € sind? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. UK-Cash heißt doch, also die UK hat doch gar kein Euro. Es sind aber immer so Sachen, wo ich auch nicht verstehe, warum sie so heißen. Was kann man noch? Ich habe übrigens, wir sind übrigens doch, glaube ich, mehr Mädchen in dem Chat, als ich dachte. So grün kariert hat sich als ein Mädchen geoutet. Und bei Alex weiß man das sowieso. Und Gesichtskirmes ist ein Mädchen. Das finde ich, also eine Frau wahrscheinlich, aber das finde ich toll. Rio ist in Gefahr. Na, dann hoffen wir mal, dass ihn das Schicksal einholt und er für seine Sünden bestraft wird. Naja, wenn es tolle Mädchen sind, dann ist es ja okay, finde ich. Solange es nervige Mädels sind. Bei nervigen Mädels wird es nervig. Rio, wenn du in Gefahr bist, sollst du die Seekuh einspielen, also die Kuh. Mach mal Mu. Macht er das auch? Ganz brav? Ah, brav. Ja, das ist, er kriegt ein Leckerli, wenn er irgendwann mal wieder mit mir spricht. Das kann halt noch eine Weile dauern. Ach ja. Guck mal, die Rio, die Alex hält dich für ein nerviges Mädel. Das würde ich jetzt aber nicht auf mir sitzen lassen. Big Mac. Okay, guck mal, JYMMD sagt, ich soll aufhören zu labern. Gut, ciao, ciao. Big Mac. Big Mac. Big Mac. I need a double cheeseburger and hold the Big lettuce. Mac. Don't be frontin' son, no seeds. On the Big bun we Mac. be up in this drive-through. Order for Big two. I Mac. got the craving for a number nine. Lock my Big shoe. We need Mac. some chicken up in here. In this sizzle. Big A rizzle, my missile, extra salt on the Big pillow. Mac. Dr. Pepper, my brother. Ja, Another for your aber mother. Double, double, super size. JMMD, And der don't forget Rio the redet fries. nicht. Ich glaube, du bist erst zu spät hier eingeschaltet worden oder wie auch immer. Der Rio redet momentan nicht. Er redet mit niemandem und er antwortet auch nicht auf mein Eingeschleim und auf meine ernsthafte Entschuldigung, dass ich ihn unterbrochen habe. Deshalb muss nur ich labern, sonst ist der Stream tot. Also habt ihr jetzt, genau, wir können ja mal jetzt den Chat entscheiden lassen, soll ich hier so weitermachen und total den Unsinn reden oder sollen wir aufhören? Weil wenn ihr sagt, okay, das ist jetzt genug, dann hören wir auf und ich leg auf. Also abstimmen. Wer ist für ein Plus für weitermachen, Minus für aufhören? That's about it. Sorry, JYMMD, das ist so ein komischer Name. Aber wenn du mit Rio weitermachen möchtest, musst du Rio davon überzeugen, dass er hier weitermachen möchte. Und auf mich hört er momentan nicht. Ich habe echt schon alles versucht. Ich habe mich auch bei ihm entschuldigt. Und Gott kann ich ihn nicht nennen, weil wenn ich ihn einmal Gott nenne, ja, dann kriege ich das ein Leben lang vorgehalten und muss mich unterwerfen. Und das kann ich nicht. Weil der das einfach schamlos ausnutzen würde. Und ich kann auch nicht auf Kommando stöhnen. Deshalb würde ich auch, könnte ich auch nie We'll slow it Telefonsex down for machen. you. Can you throw that down again? Weil, das ist so Big taktaffig, dann da. Mac. So, weißt du, das geht überhaupt nicht. Ach, you made my day soll das heißen. Jetzt ergibt Sinn. Big Mac. Ja, Rio, hol mal die Alexa in den Stream. Wenn die einen besseren Sound hat als sie bei dem letzten Frühstückscast, wäre das total klasse. Wie kannst du mit der Lackenhose? Another for your mother, double, double, super size, and don't forget the fries. Ah, der Rio lebt noch. Er drückt wieder Knöpfe. Ich glaube, ehrlich gesagt, entweder tut er sich jetzt total ablachen und ist total sich am Weglachen, dass ich so einen Unsinn mache, oder er ist total am Kochen und wartet nur darauf, dass er mich irgendwann umbringen kann. Und ich befürchte, es ist das Letztere und das ist eklig für mich. Ficken. Alex, du musst den Alexander Kaschen nicht kennenlernen. Und nicht kennen. Fuck you! Den kannte ich nämlich vorher auch nicht. Das ist der Sänger von Samsas Traum und den spielt der Rio immer in den Streams. Big Mac. Das Lustige ist nur, dass ausgerechnet meine beste Freundin den kannte. Also sie wusste, wer das ist, weil die da mal in der Gothic-Szene war und sie konnte was mit der Band anfangen. Da war ich auch ein bisschen am Stutzen. Ach, Rio ist der Sänger. Ach, Rio ist Alexander Kaschte. Das würde einiges erklären, weil der Kaschte, der hat ja echt einen an der Kaschte. Ja, der Vivi-Fight muss ja mal ein bisschen mehr Transparenz an den Tag legen. Oh, Jackal ist da. Vielleicht kann Jackal mich retten und den Riot Burns dazu kriegen, mal wieder was zu sagen. Nein, Aki, die ist nicht geplant. Wenn die geplant wäre, hätte ich keinen Schiss, dass der im Grunde jetzt echt sauer ist. Weil wenn der jetzt echt sauer ist, dann kriege ich das irgendwann alles wieder. Und dann off-air und das ist nicht lustig. Weil der haut mich nämlich. Also der ist nämlich echt am Hauen. Nee, okay, er ist nicht am Hauen, das war jetzt übertrieben, aber ich möchte nicht, also alle können sauer auf mich sein bei Möb Möb, nur wenn er sauer ist, dann ist das unangenehm. Ich weiß nicht, ob Rio PMS-Probleme hat, manchmal glaube ich das schon. Was kann ich denn sagen, was Rio so auf keinen Fall stehen lassen kann? Weiß ich nicht. Weil wenn ich nämlich wirklich das machen würde oder sagen würde, was er so nicht stehen lassen würde, dann würde er irgendwann mich aufspüren und mich hauen. Worauf soll ich denn achten, was heute passiert ist? Er war mit Mobile und Jenny unterwegs. Oh, Jackal ist in Skype online gekommen, aber ich glaube, der rettet mich auch nicht und der Jackal wird gleich den Rio anschreiben und ihm sagen, dass er doch nicht mich hier irgendwie doof rumlabern lassen kann, der muss dagegen was tun. Und vielleicht nimmt mich dann der Rio endlich vom Stream runter und ist dann der totale Buhmann, weil er euch die Sendung gefuscht hat. Jenny ist die Jenny vom Tux. Und ich habe heute erst beigebracht bekommen vom großartigen, gotthaften Rio, dass ja Tux gar nicht eine andere Schreibweise von den Keksen ist, nämlich, dass Tux von den Linux-Usern kommt oder so. Ja, weil der Rio, der kann nämlich ganz gut erklären, total toll. Es gibt keinen besseren Nachhilfelehrer als den Rio. Irgendwie funktioniert das alles nicht. Irgendwie. Ja, weil dann bin ich mal lieb. Und hate nicht nur. Und es nützt sowieso nichts. Vielleicht hat er auch, vielleicht lacht er sich auch gerade mit dem Wi-Fi total kaputt, weil ich mich hier zum Affen mache. Aber das geht ja alles zu Ungunsten von Möb Möb. Ihr haut bestimmt alle ab und sagt, boah, Möb Möb schalten wir nie wieder ein. Ein Pinguin ist ein Tux. Genau, mit dem Linux-Pinguin hat er mir heute erklärt. Und dann haben wir festgestellt, dass der Tux Mobile ein anderes Ding hat, ein anderes Profilbild. Ihr könntet auch, glaube ich, alle noch zu den Netzgesprächen, oder? Warum seid ihr denn alle hier und geht nicht zu den Netzgesprächen? Da sind noch 30 Leute im Chat. Ach ja, Vivi, jetzt geht doch mal mit dem Rio und bring ihn mal wieder zur Vernunft. Was sind denn Couchers? Weiß jemand, was Couchers sind? Die kommen immer mit so komischen Wörtern und so. Und kein Mensch kann die verstehen. Wollt ihr übrigens wissen, wie der Rio aussieht? Ich muss mal, mein Internet merkt man wieder im Stream, aber ich kann euch mal ein Bild vom Rio zeigen. Ich muss nur mal kurz googeln. Vielleicht kommt er, wenn ich ihm antrete. Nee, ich bin nicht so. Ich bin ja keine scheiße Frau, ja? Also keine Arschlochfrau. Sonst würde ich jetzt sagen, haha, dann veröffentliche ich jetzt mal Bilder, damit er jetzt in den Stream kommt. Aber nein, mache ich nicht. Ich suche was anderes. Wobei, oder er kommt in den Stream, weil mein Internet jetzt wieder scheiße wird und dann kommt er, um mich zu hauen. Wobei ich ständig sage, dass er mich haut, aber er wurde noch nie gewalttätig. Das müssen wir ja auch mal sagen. Ja, Laxo, zünd mal die Flagge von Möb Möb an. Du kannst auch die warte. Ich muss mal gerade hier abklären, ob jemand noch mit mir in den Stream kommt. Das ist echt ungewohnt. Also man merkt ja, dass ich auch das alleine machen kann. Also ein Rio Burns würde euch jetzt mit irgendwelchen komischen Tiergeräuschen nerven. Aber ich kann hier ja frei reden und Unsinn reden, ohne dass man mir dabei zuhört und so. Schau, das ist voll langweilig, das alleine zu machen. Und ohne euch im Chat wäre ich total aufgeschmissen. Weil ich bin ja immer so eine, die auch gerne gegen den was wollte ich sagen, genau. Ich hate ja auch manchmal gerne gegen den Chat, was ich aber nie ernst meine, weil sonst wäre ich nicht im Chat. Aber ohne euch wird das hier nicht funktionieren. Aber ich habe euch ja versprochen, ich leake das Bild vom Rio, damit ihr endlich mal wisst, wie der aussieht. Weil der macht auch immer so ein Geschiss um seine Identität irgendwie. Als ob man nicht wissen darf, dass er ist. So, nee, ich kenne den nicht. Ihr wollt ja ein Rio-Bild. Da muss ich gucken, welches ich nehme. glaube, ich nehme das. Und warte. Ich habe sowieso gehört, das meiste, was ich euch erzähle, hört ihr sowieso nicht, aber das ist ja nicht alles mein Problem. Das ist ja alles eigentlich Möb-Möbs Problem. Ich bespaße ja nur den Chat, damit der Chat uns nicht abspringt, wobei ich es schon längst verstanden hätte, wenn ihr einfach gegangen wärt. Und vielleicht sollte ich auch einfach gehen, das kann auch sein. Ja, die Scientology Berlin, Lisa, das war auch so eine Arschlochfrau. Also die ist ja echt, also ich verstehe manchmal nicht, wie dumm manche Frauen sein können. Als ob die mit weniger Hirn, also nicht nur vom Gewicht her, nämlich auch mit weniger Gehirnwindung auf die Welt kommen als Männer. Irgendwas ist da. Irgendwas ist da verkehrt bei den Frauen heutzutage. Die sind doch alle so, weiß ich nicht, komisch. meine Bilder gibt's nicht, weil ich bin anonymous, das habe ich euch schon mal erklärt. Und von mir gibt's keine Bilder. So, also, warte, ich muss das jetzt anders machen. Ich glaube, mein Internet hängt manchmal. Deshalb, also abgesehen von den, ich muss mich gar nicht mehr öffnen. Ihr hört genug Scheiß von mir, der manchmal sogar noch die Wahrheit ist. Und da müsst ihr nicht noch mehr. Ich war gekickt. Ich komme gleich wieder in den Chat. Ich bin gekickt worden. Weil es nicht Möb-Möb-Org ist. Es ist der Kein-Porn-Cast. Und für den Kein-Porn-Cast ist Riot Burns zuständig. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin hier einfach nur. Und deshalb gehen die Beschwerden alle an den Rio. So, jetzt muss ich erstmal wieder irgendwie in den Chat kommen. Warte. Ihr hört meine Maus gerade. Also Alleinunterhalter kann ich schon werden, aber das ist voll langweilig. Ich habe halt auch nur eine 1000er DSL-Leitung, aber was ich gestern ja gemerkt habe, meine funktioniert wenigstens. Daher hört nicht irgendwann plötzlich der Mac auf und, und das Internet und sie spinnt. Nein, sie funktioniert. Sie ist zwar langsam und es dauert, aber ich glaube, ich bin wieder da. Ja, ich bin, glaube ich, wieder da. Also, offiziell, also wenn er beruflich unterwegs ist, dann sieht er so aus. Und wenn er privat unterwegs ist, dann sieht er so aus. Warte, da. Ich glaube, das müsste so funktionieren. Ich gebe euch keine Bilder. Ich bin ja schon längst wieder im Chat. Guck mal, die Möb-Möb-Jungs sind schon, also auch wenn ich sie manchmal ein bisschen hart rannehme, sind die auch schon alle nett, weil die haben mir jetzt alle erklärt, wie ich in den Chat komme. Danke, Jackal und Ivy Fight. Aber ich bin wieder drin. Nee, Samson war immer schon der Riot Burns. Hat noch jemand irgendein Thema? Ansonsten. Ich habe die Sesamstraße immer gerne geguckt, aber ich finde irgendwie die amerikanischen Sesamstraße finde ich irgendwie besser als die Deutsche. Vom Kochen. Das Ding ist ja, Ich habe eine ganze Weile nicht gekocht. Würde aber nie behaupten, ich kann nicht, ich hätte nicht kochen können, weil Kochen ist voll einfach. Ich verstehe auch nicht Frauen, die sagen, ich kann nicht kochen und es total toll finden, dass sie nicht kochen können. Und dann es total klasse finden, wenn der Mann kocht. Weil Kochen ist so einfach, man kann, jeder kann kochen. Ich glaube, die heutige Frau, also einige der heutigen Frauen, ist einfach sich nur zu fein und zu schön dafür, es einfach mal zu versuchen. Also ich kann kochen. Also zumindest esse ich, was ich koche. Ob jetzt das andere essen würden, weiß ich nicht. So, wie lange machen wir das noch? Wollen wir irgendwann Schluss machen? Oder wir haben jetzt schon nach Mitternacht. Irgendwann machen wir mal Schluss. Mobile, das musst du alles dem Rio sagen. Rio, mach ja mal Möb, Möb. Möb, Anonymous kann zu 95% nicht lesen. Müssen sie ja auch nicht. Die müssen doch nur die Taste für das Gedoxe da drücken, oder nicht? Ach, hat er gemacht. Das ist aber, der Riot ist schon ein Depp, aber er kann auch nett sein. Wobei das Kind vom Witzmann ist echt süß. Das klingt echt nett. Ja, aber doxen muss man doch nur, also so wie ich doxen verstanden habe, tut man da nur auf eine Taste drücken und macht dann da dox. Dox, dox. Und dann ist es auch fertig. Da muss ich doch nicht lesen, oder? Ja, machen wir alle mal hier einen Chat-Applaus für das Baby vom Witzmann. Ach, ihr müsst auch noch suchen. Ich kenne viele Menschen, ohne sie zu sehen. Diese ganze Online-Sache ist sowieso irgendwie, also ich muss Leute nicht gesehen haben, um ihnen auch irgendwann mal Privates anzuvertrauen oder ihnen ein Bild zu schicken. Ja, aber diese Fox News, also ich habe immer noch nicht verstanden, warum. Also der Sabu soll ja auch in diesem FBI-Dingsbums als Informant genannt worden sein. Und nicht nur von Fox News. Aber ich habe irgendwie Angst, das Thema anzuschneiden, weil ich werde bestimmt gehasst von der einen Seite, die den Sabu total toll finden. Und dann tun sich die Pro-Leute mit den Anti-Leuten zusammen und gegeneinander. Und dann gibt es hier nur noch Mord und Totschlag bei Anonymous. Und das ist ja nicht gut. Von wem soll ich dir dann ein Foto schicken, Teddy? Rio ist doch eine Frau. You made my day. Das haben wir doch jetzt, das hat doch jetzt schon in zwei Städten haben das doch schon Leute herausbekommen. Ich finde Fox News übrigens lustig, besonders wenn The Daily Show mit Jon Stewart sich mit denen auseinandersetzt. Aber es gibt halt auch diese FBI-Berichte, wo er der halt als Informant genannt worden soll. Aber ehrlich gesagt, wenn jemand für 124 oder 127 Jahre in den Knast so und dann auch noch die Kinder irgendwie ins Spiel kommen, dann würde ich sagen, also für die Kinder, also das. Davon abgesehen, wie viel kriegt er denn jetzt, wenn er den Deal gemacht hat? Wobei, der Deal war irgendwie kacke. Ist ja eine Sache, wenn man die Leute verrät, aber eine andere, wenn man dann noch ein halbes Jahr irgendwie da mitarbeitet, um die irgendwie. Ist ja geil. Ich muss hier Themen finden, weil wenn ich keine Themen habe, gehe ich vom Stream und der Chat zumindest will ja nicht, dass ich aufhöre. Wenn der Chat endlich mal sagen würde, hau ab, ja, lassen Sie in Ruhe, könnte ich hier ausmachen und was Sinnvolles anfangen. Aber so bespaße ich ja alle alleine und gehe alle alleine auf die Nerven. Das Ding ist, ich würde hier mit euch allen gerne skypen, wobei dann unsere, weil wegen meiner Verbindung würde dann alles total in den Keller gehen und der Sound wäre total schrecklich. Und dann spätestens würde auch der Riot Burns wieder auftauchen, weil mit Sounds hat er das nicht so. Aber ich kann euch nicht in diesen Stream mit reinnehmen, weil die Konferenz der Rio hostet. Ich weiß ja nicht, ob das, ich sage ja nur das, was ich gelesen habe, ob das jetzt wirklich Sabo ist, keine Ahnung. Das sagt das FBI. Und wir glauben doch alles, was das FBI sagt und besonders, was das CIA sagt. Also bitte. Ach ja. Ja, ich finde auch, wenn jemand mit den... Oh, ich glaube, gerade habe ich ein Piepen im Ohr, aber ich glaube, das kommt vom Tinnitus und nicht nur von irgendwas. Auf jeden Fall, klar, wenn jemand mit dem, ich finde auch die Leute, sagen, die sagen, warum konnte er uns verraten und wie auch immer, so, hallo, wenn die Kinder da mit dem Spiel kommen, kann ich das schon. Ja, ich bin übrigens auch beim FBI und beim Verfassungsschutz, beim CIA, beim Mossad. Und gerade mache ich die Schulung fertig für den Atom, für die Atomtechnik im Iran. Weil man muss ja heutzutage wirklich ausgebildet sein, um die Sachen zu machen. Ich würde ja aufhören zu atmen, ja, aber langsam komme ich ins Straucheln. Weil langsam gehen mir echt die Themen aus. Fuck, deshalb muss ich dann auch mal ein bisschen härter atmen. Wobei, wenn ich vielleicht atme, also laut atme, kommt vielleicht der Rio wieder, weil der kann manchmal echt ausrasten, wenn der Sound nicht stimmt. Habe ich das schon mal erzählt? Big Mac. Dass der überhaupt ist, der hat sich gemutet, weil der ist bestimmt schon total am Ausrasten und ständig am ins Mikro schreien. Ja, Witzmann, das erzähle ich irgendwann deiner Frau, dass du hier einfach von Stöhn einfach Jule sagst. Irgendwann habe ich sie an der Strippe und dann sage ich ihr, dein Mann. Und dann wird hier um 0.15 Uhr nicht mehr irgendwelche Sachen gemacht. Dann geht's ins Bett, mein Lieber. Die Teilzeitgeist-Jule war übrigens mal wieder im Occupy Frankfurt Forum und hat sich köstlich amüsiert, weil die da immer noch über Zeitgeist reden und da einer ist, der total Zeitgeist-Werbung macht und sie ständig vom Vivified die Anweisungen da gegen Zeitgeist lesen und so. Ach ja. Ja, aber also, weil wir feiern, du solltest ja wissen, dass der Schaft vom Riot Burns so groß ist wie sein Unterarm. Und der ist ziemlich breit. Da kann ich nicht irgendwie. Das kann ich auch nicht mit zwei Händen. Das ist schließlich ein Mordsding, ein drittes Bein. Gibt es noch irgendwelche Themen? Worüber soll ich denn noch reden? Ich bin jetzt schon seit einer Stunde 30 Minuten in diesem Ding. Und ihr seid immer noch da. Ihr habt doch alle einen Knall. Müsst ihr nicht schlafen? Müsst ihr nicht morgen aufstehen? Was heißt denn Rule 34? Ich kann keine Leute in den Stream reinholen, so viel ich das weiß. Da muss mir jetzt ein Vivified recht geben oder mir widersprechen, weil der Riot Burns die Konferenz stellt. Und wenn der Riot Burns die Konferenz stellt, dann kann ich da niemanden hinzufügen. Und deshalb, es wären ja schon längst Leute da gewesen, weil Jakil hat sich auch schon angeboten, aber... und wenn Jakil sich anbietet, ja, bei mir, dann hat das was zu bedeuten, aber... das funktioniert nicht. Und wenn ich vom Stream gehe, also wenn ich jetzt die Konferenz ausmache, dann ist der Stream halt weg. Glaube ich zumindest. Ich rede doch nicht von diesen, Laxo beschwert sich gerade, das muss ich ja jetzt immer sagen, wenn ich auf dem Chat mich beziehe, wie ich denn mit dem Chat rede, wenn ich in diesem Ding rede. Aber ich rede ja gar nicht von dem Chat, nämlich von dem einseitigen Monolog, den ich hier gerade führe. Ja, Leonie, ich dachte, du gehst ins Bett, du pennst doch. Gibt's eine Frauenpopularität bei Möb Möb? Was meinst du damit? Sind Frauen populärer bei Möb Möb als die Männer? Jetzt in nur den Chat oder auch die Caster? Also die Frauen, die ich bisher gehört habe, sind alle also sind für mich alle populärer als die Männer. Mit Ausnahme von Vivi Veit und Daniel Decker. Den Rest kann man doch, wie man sieht, am Riot Burns in die Tonne treten. Da zicken die wie eine Frau. Der würde heute bestimmt, wenn das wirklich stimmen würde, dass wir verheiratet wären, dann würde der heute Abend bestimmt Migräne vortäuschen und Sexentzug hier als Strafe anbieten. Zum Glück sind wir nicht verheiratet und sind auch ganz weit voneinander entfernt. Aber die Frauen sind top bei Möb Möb. Also ich hatte gestern nichts, Leonie. Ich war gestern weg. Also nicht da, glaube ich. Oder? War ich gestern da? Nee, gestern war ich weg. Ich hatte Urlaub. Ich hatte mal ein paar Tage frei von Podcasten. Und was ist denn ein Sexanzug? Ein Sexanzug? Hat man darin Sex? Die Vanitas oder der Vanitas oder wer auch immer, der fängt jetzt schon auszurasten. Ich kann das verstehen. Ich bin auch schon kurz davor. Nein, ich meinte den Sexentzug. Habe ich Anzug gesagt? Ich meinte Sexentzug. Ach so, Wortspiel. Ja, Wortspiel mit Chat und Podcast. Das ist eigentlich. Das verlangt aber viel von mir. Ich glaube, den Riot Burns in die Tonne treten und dann die Tonne treten. Ihr sollt euch auch nicht immer um mein Hessisch lustig machen, ja? Weil mein Hessisch ist voll toll. Ich habe übrigens den Frühstückscast Nummer 5 gehört, wo Leonie von ihrer Freundin, also von ihrer Bekannten erzählt hat oder einer neuen Mitbewohnerin mit den 3 Hunden. Und das fand ich sehr sympathisch, weil ich habe 2 Hunde. Ja, aber wenn auch in 5 Stunden euer Wecker klingelt, dann müsst ihr jetzt langsam mal ins Bett. Haut doch mal ab, damit ich hier vom Stream runter kann. Weil wenn ich jetzt vom Stream runtergehe und ihr wollt nicht, dass ich vom Stream runtergehe, dann habe ich schlechtes Gewissen. Dann sag mal Jenny, was ich machen soll, damit er wieder zurückkommt. Ich habe echt alles versucht. Und ich war echt schon devot. Ich war lieb. Ich habe mich bei ihm entschuldigt. Ich habe ihm gesagt, ich mache das nie wieder. Ich habe ihn sogar kurz mal in dem Podcast Gott genannt. Tschüss, Alopex, Lagopus. Schlaf gut. Der Nächste. Nein, ich habe keinen sabbernden Bernardiner, aber wenn mein Rüde vor dem Esstisch steht und wir essen, dann kann der das auch sehr gut. Ich verstehe nicht, warum Phelem die immer die Bilder von seiner Frau veröffentlichen muss. Das ist aber nicht nett, was du machst, Phelem die. Ich habe einen Rüden und eine Hündin. Ja, gute Nacht, Witzmann. Okay, der Nächste geht. Außerdem kann ich keine Lieder singen. Außerdem ist der und in dem Podcast ist der Riot Burns derjenige, der mir Lieder singt. Das ist eine klare Aufgabenverteilung. Ich habe einen Wolfspitz, also die Hündin ist ein Wolfspitz-Mischling aus Ungarn. Und also die kam hierher und ist dann, wir sind die 4. Besitzer. Und der andere ist, also der Rüde ist ein Labrador-kleiner Münsterländer-Mix. Ich kann auch nichts rappen aus dem Stegreif. You made my day. Das hätte ich alles vorbereiten müssen, aber ich dachte ja nicht, dass wenn er schmollt, er dann wirklich über eine Stunde schmollt. Vielleicht sollten wir jetzt einfach Schluss machen. Es ist 12:30. Ihr müsst jetzt langsam mal ins Bett gehen. Ihr müsst ins Bett gehen. Ihr müsst ins Bett gehen. Geht ins Bett. Ihr werdet müde. Euch fallen die Augen zu. Aki, du musst jetzt ins Bett. Sofort. Denn ich bin deine Mama. Ich bin deine Mama. So, Möb Möb 320 geht auch. Der Nächste, gute Nacht. Danke fürs Zuhören. Beschwerden an Riot Burns. Und mein Sohn Aki, wir nehmen nicht solche Wörter wie am Arsch in den Mund. Das gibt 5 € in die Zuckerdose. So, wie viel haben wir denn hier im Chat noch? Wie viel muss ich denn vertreiben? 1, 2, 3, also 3, den Bot zähle ich nicht mit, den kann ich auch nicht vertreiben, das schafft noch nicht mal ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 minus den Witzmann, der hat sich ja schon verabschiedet. Ach ja. Ich verstehe überhaupt gar nicht, dass Mobile und Jenny echt die 2-3 Stunden mit dem Riot Burns verkraftet haben. Habt ihr da vorher eine Impfung geschluckt oder so? Oder ihn ja nicht angefasst, damit er euch nicht infiziert? Oh mein Gott, der Phelim, die hat morgen frei. Das Vibe Fight bleibt nicht lange weg, das Fappen gibt bei dem ganz schnell. Warte mal, kann ich echt jemanden in den Dings? Ich dachte, das funktioniert nicht. Wie heiße ich denn eigentlich? Ich glaube, Julp heiße ich bei Skype. Ich dachte immer nur, der die Konferenz gemacht hat, kann auch die Leute in die Konfig gehen. Das habe ich jetzt auch schon 3-mal gesagt und ihr sagt erst jetzt, dass das funktioniert. Das ist ein bisschen gemein, finde ich. Vielleicht, ich sollte mal den Phelim die hier reinziehen, den habe ich nämlich. Jetzt muss ich hier mit der Technik. Das ist auch wieder so toll. Ich habe aber keine Meldung, dass mich jemand adden wollte. Ja, Phelim, das ist eine tolle Ausrede. Da würde ich mir jetzt mal Gedanken machen und mich schämen gehen. Dass du jetzt kein Headset hast. Mann. Irgendwie sagt er mir, ich habe keine Kontakte. Mama, ich muss mal gucken. Kontakte hinzufügen. Weil ich bin ja echt ein Computer-Loser. Ich weiß, wie meine angeht, wie ich Word benutzen kann, wie ich meine Filme gucke und meine Videos und so. Und dann war es das auch. Ich habe Kontakte. Ich habe hier eigentlich einen Kontakt, der normalerweise mit mir spricht, aber der heute irgendwie nur Sounds spielt. Leonie, schick mir doch mal deinen Namen, damit ich dich adde. Kannst du auch per Query machen, wenn du nicht willst, dass dich die ganzen 6 geilen Männer da adden. Und der Aki muss jetzt mal ins Bett. Der muss ins Bett. Deshalb gebt mir mal eure Nummer, ich tue euch einladen. Also gerne auch per Query, genau. Ich finde es übrigens für mein erstes allein Solo-Unterhaltungsding, finde ich das eigentlich total gut, was ich hier mache. Und ich will auch keine anderen Stimmen hören. So, die erste Kontaktanfrage ist raus an unsere Eisprinzessin. Und dann versuchen wir mal, ob das funktioniert, weil ich bin mir da nicht so sicher. Aber ihr müsst auch wissen, je mehr wir in den Stream gehen, desto schlechter wird die Quali und desto weniger ist die Möglichkeit da, dass der Riot Burns es auch veröffentlicht, weil bei Sound ist der echt schlimm. Ich habe noch keinen gehört, der so Schlimmes. So, die müsste jetzt auch raus sein. Ja, die seid beide bei mir off. Wollte ich nur mal sagen. Eisprinzessin und Aki. Aki. Der muss doch eigentlich ins Bett, habe ich gesagt. Dankeschön, für Improvisieren bin ich echt gut, gell? Ich finde es auch. Und nein, ich komme nicht aus Weilmünster. Big Mac. Seid ihr on, ihr beiden, oder... Bei dir bist du on, bei mir bist du nicht on. Aber ich kann nicht mal versuchen, ob ich dich in die Dings reinkrieg. Anrufen. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Hallo? Hat ihre Kontaktanfrage nicht bestätigt? Eisprinzessin am Stiel hat ihre Kontaktanfrage nicht bestätigt. Dann schicke ich sie jetzt nochmal. Kontaktanfrage senden. Ja, Teddy, was ist denn? Du traust dich nicht. Ich würde mich auch nicht trauen, mit mir zu telefonieren, weil das hat ganz schwere Folgen. Der Aki ist bei mir auch irgendwie nicht. Ihr habt beide meine Kontaktanfragen nicht beantwortet, steht da. Schick noch mal eine. Nein, Aki, du musst nicht kommen. Es reicht, wenn du erscheinst. Weil kommen, nee. Wollen wir jetzt echt, kann ich dich auch wieder rauswerfen, wenn ich dich nicht mag, Aki? Mal gucken. Ich versuche jetzt einfach mal, dich dazuzunehmen. Da steht aber jetzt Rufnummer hinzufügen zur Konferenz. Nee, geht nicht. Da steht Rufnummer hinzufügen. Wenn ich Rufnummer hinzufügen soll, will der eine Nummer von mir. Nee, die wollten einfach nur beide, also die, okay, Eisprinzessin, die möchte mit mir skypen, aber Aki wollte einfach nur mein Skype haben, das ist auch klar. Dabei weiß der anscheinend gar nicht, wie schnell ich im Löschen bin. Aber ich kann dich nicht in die Dings reinnehmen. Ich habe nämlich recht gehabt. Weil so viel weiß ich dann doch. Siehst du ja, ist das, ich wollte nur dein Skype-Fragezeichen, das kann ich dir doch nicht beantworten. Das musst du schon selbst wissen, ob du nur mein Skype wolltest. Auf jeden Fall kann ich dich nicht in die Konferenz einnehmen, lieber Aki. Also ich kann, Aki kann ich nicht in die Konferenz rein, aber er chattet gerade mit mir. Ich habe die... Oh, Aki, jetzt ist er nämlich auch zickig, weil ich gesagt habe, er wollte nur mein Skype. Tut mir leid, Aki, wenn ich dich jetzt verletzt habe. Ich bin ja heute im Entschuldigen und so bin ich ja total toll heute. Ich entschuldige mich sehr, dass ich behauptet habe, du wolltest nur mein Skype-Name. Ich habe dir da was in den Mund gelegt, was mir sehr, sehr leid tut. Aber ich nenne dich nicht Gott. Ah, er hat meine Entschuldigung übrigens angenommen. Gott nenne ich dich nicht. Das habe ich auch nur schweren Herzens über meine Lippen beim Ride Burns gekriegt. So, und jetzt? Wollen wir mal Schluss machen? Wollen wir mal Schluss machen und uns endgültig trennen? Ja, aber ich denke, you made my day, dass Rio Burns der Alexander Kaschte ist. Und dann musste ich ja auch den Rio. Ach, Mann. Also um eins spätestens mache ich echt Schluss. Da ist mir auch egal, ob ich ein schlechtes Gewissen habe und ob ich vor schlechtem Gewissen nicht schlafen kann. Aber dann mache ich so. Ich wollte übrigens sagen, dass der Kaschte nicht der Rio Burns ist. Ich habe das Bild nur gemacht, um dann um euch zu ärgern und um ihn zu ärgern, weil der mich hier hängen lässt und immer noch nicht da ist. Und dann habe ich gedacht, dann google ich mal ein Bild vom Kaschte. Weil ja alle behaupten, er ist es und so. Ja. Ah! Der Rio ist noch da. Hallo? Hallo? So, ich muss mal kurz den Stream machen. So. Und du bist leise. Oh, zu leiser? Ja, ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, ich hasse meinen Skype und ich hasse meinen. Der ist ja nur auf Mute. Ja, der ist die ganze Zeit da. Und der beschimpft mich, weil der ist sauer. Erstmal ist er sauer auf mich, weil ich vorhin ihn unterbrochen habe und das total langweilig fand über die Manager beim Chaos-Treff, glaube ich. Da war ich, das nimmt er mir, glaube ich, sehr übel. Und der nimmt mir übel, dass ich nicht nur Samson gegoogelt habe als Bild, nämlich auch den Kaschte. Obwohl ich da eigentlich nur Spaß gemacht habe. Ja, und ich glaube, das war auch unser letzter Podcast. Ich glaube, der wird nie wieder mit mir sprechen. Deshalb ist der Podcast dann auch heute das letzte Mal. Wie ich hier reingekommen bin, ich bin hier reingeflogen. Nee, der Ryan Burns ist ja noch da. Er redet ja nur nicht mit mir. Vielleicht redet er ja mit dir. Meinst du? Versuch mal. Rede mal mit mir. Rio. Rede mal mit mir. Er redet nicht mit mir. Ich hoffe, er hasst mich auch. Aber er hat auch gar keinen Grund, dich zu hassen. Na, jetzt schon. Ich unterstütze dich, ja. Ja, tschüss, Vanitas. Im Grunde unterstützt du nur seine Fans, die hier den Ding sich immer noch anhören. So. Du müsstest irgendwie etwas lauter. Ich. Ja. Das sage ich aber, das Wunder. Müsste. Ja, das. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt lauter mache, dann rausche ich. Ich weiß nicht, ob das jemanden stört, aber ich kann es ja mal. Wenn es den Wright stört, dann ist es vielleicht ein Grund, dass er sich dann meldet. Ja, so, ich bin lauter. Wobei, ich glaube, entweder meldet er sich jetzt, weil es rauscht und er sagt, das geht ja jetzt mal gar nicht und wir müssen jetzt hier vom Stream, oder er sagt, dann rauscht es und es ist mir alles egal und dann veröffentliche ich halt den Unsinn hier nicht. Er hasst mich? Nein, der hasst im Grunde mich. Ja, der nimmt es mir echt übel, dass ich ihn vorhin unterbrochen habe und gesagt habe, das ist voll langweilig, was er da von sich gibt. Und er hasst mich, dass ich nicht nur Samson gegoogelt habe, nämlich auch den Kaschte. Oh, war ja, du Böses. Ja. Wie kannst du? Ich mach's immer verkehrt. Man kann bei Männern nichts richtig machen. Ja, beim Riot ist es auch verdammt schwer. Bist du schon umgezogen? Ich? Umgezogen? Ja, du wolltest doch irgendwie umziehen vor 2 Tagen. Ach so, ja, ich bin schon umgezogen. Ja. Ich bin ja jetzt hier bei 3 Hunden und 2 Katzen und 2 Meerschweinchen und ja. Das ist doch voll toll, oder? Das ist voll viel Arbeit. Die geht ja auch frühst um 4, geht die ja schon arbeiten. Okay. Das Problem, also die geht, die macht halt hauptberuflich Zeitungen austragen und die verdient auch nicht mal schlecht damit. Mal so zwischendurch. Aber die Hunde wollen ja natürlich auch bespaßt werden und dann läuft es meistens so, dass sie um 4 halt erst mit den Hunden rausgeht, dann geht sie ihre Zeitung wegbringen, dann kommt sie um 6 wieder, geht nochmal mit den Hunden raus, weil wir ja jetzt einen Welpen im Haus haben. Und ja, so geht das den ganzen Tag. Alle 4 Stunden. Ja, es ist anstrengend. Außer morgen. Morgen habe ich was vor. Da bin ich ausnahmsweise mal befreit. Aha, das ist gut. Ja. Was hast du denn für einen Hund? Zwei. Ich habe einen Wolfspitz-Mischling aus Ungarn. Wobei wir den nicht aus Ungarn geholt haben, der war schon aus Ungarn hier. Und einen schwarzen Labrador, kleiner Münsterländer-Mix. Versuchen wir das gerade bildlich vorzustellen. Ja, das kann man nicht, weil der Rüde zum Beispiel hat die schwarzen Haare vom Labrador, aber das lange Fell von dem kleinen Münsterländer zum Beispiel. Und bei dem Wolf-Spitz-Mix ist eher noch ein Schäferhund mit dabei als nur der Spitz. So. Das ist das irgendwie ganz kompliziert. Ja, also bei Mischling ist das ja normal. Kiwi King sagt gerade, dass Riot Burns nur provozieren wollte, weil heute Weltfrauentag ist und wir den ersten Frauen-Podcast machen. Heute ist Weltfrauentag? Ja. Wirklich? Minuten. Mhm. Ach du Schande. Oh weia. Trennen wir die ganzen Idioten mit ihren Rosen rum und wollen die einem andrehen für 2,50 Euro. Eine. Kennst du das? Das ist bei Muttertag. Das ist aber auch bei Weltfrauentag bei uns. Echt? Ja, bei uns war das immer so, dass die SPD irgendwelche Veranstaltungen gebracht hat, irgendwelche Vorträge, irgendwelchen Blödsinn. Und so hat die halt diese Propaganda da für Frauen, haben die, ach, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, haben die Rosen verteilt. Ja, wahrscheinlich, weil die Frauenbewegung von der SPD oder von den ganzen Parteien dann aktiv werden. Aber für 2,50 Euro, ne? Ja, ist doch gut. Für eine Rose. Das ist eigentlich voll teuer. Für eine Rose? Ja, für eine. Stimmt. Das ist echt teuer. Ich krieg die für 1 Euro, wenn ich will. Ja. Nee, ich glaube echt, das war also zum Weltfrau. Also ich glaube nicht, dass Riot Burns nur provozieren wollte, damit wir unseren ersten Frauencast machen. Ich denke, er macht hiermit mit mir Schluss. Das ist die Trennung. Bei dem einen Podcast, den irgendwie so zwei Typen gemacht haben, die brauchten eine Facebook-Seite, um sich für 3, ich glaube, die haben sich getrennt und haben dann nach 3 Monaten wieder angefangen. Und ich glaube, dieser Podcast ist das Ende von Riot und mir. Also wenn ihr mich morgen nicht hört, dann ist das leider nun mal so. Ach, Blödsinn. Doch, ich glaube, der ist echt sauer. Der Meinst ist du? Leicht sauer auf mich, ja. Ich hab so die Art an mir, dass ich ihn relativ schnell, auch manchmal total unbewusst, ja, ich mache das noch nicht mehr mit Absicht, von 0 auf 180 habe. So ist das. Ja, das Problem ist, dass man nicht weiß, wie man ihn besänftigen soll. Weil nichts so hilft. Hattest du ihn auch schon auf 180? Also nein, aber ich habe es probiert, ihn jetzt so weit zu kriegen, dass er wenigstens hier wieder reinkommt. Aber irgendwie. Aber er hat wenigstens dir geredet? Geredet, ja, also? Hat er. Ja. Ja, siehst du, das ist doch schon nett. Mit dir nicht? Nee. Ich sag doch, der ist echt sauer. Oh, weia. Und als er mir gesagt hat, wenn du jetzt den Kaschte postest, dann ist es echt kein Spaß mehr. Und ich habe auch noch den Kaschte gepostet. Weil irgendwie will auch keiner glauben, dass das nur ein Spaß von mir ist, wenn ich das mache. Die nehmen mich alle viel zu ernst. Tja, das Leben ist ernst, ne? Ja, aber die sollten mich nicht ernst nehmen. Besonders nicht in diesem Podcast. Ich zumindest auch nicht, dass zum Beispiel, auf jeden Fall sollten sie nicht ernst nehmen, dass ich mit ihm verheiratet bin. Ja, aber wenigstens hat er mit dir geredet, dann kannst du ja von jetzt an den Porncast machen. Warum ich? Ja, weil mit mir redet er ja nicht mehr. Ich bin nur halb so lustig wie du. Ich bin überhaupt nicht lustig, ich kann nur nerven. Und dummes Zeug labern. Ja, das kann ich auch. Ja, das ist diese beste Voraussetzung für den Porncast. Vor allen Dingen unplanmäßig durch die Gegend. Er schreibt irgendwas in Chat. Ich habe keine Ahnung, was er schreibt, aber er schreibt irgendwas. Ja, nicht mir. Nein, er schreibt im IRC. IRC. Oh. Entschuldige, dass ich nicht mit dir rede, Jul. 83. Nein, du musst dich ja nicht entschuldigen, Schatzi. Ich glaube, das ist ein anderer Ride Burns. Seitdem ihr jetzt so... Das ist nicht der richtige Ride. ...so verheiratet seid, ne? Nee, ist es auch nicht. Seitdem ihr so verheiratet seid, jetzt ist mein Fangirl-Dasein auch zerstört, ne? So meine... Ja, aber wir sind doch nicht verheiratet. Hast du doch eben gesagt. Nein, das sollte man nicht ernst... Man sollte das nicht glauben. Aber ich glaube das. Ja, aber warum denn? Weil wir uns so hassen, oder was? Was sie schmeckt, das liebt sich, ne? Wir hassen uns so wie ein altes Ehepaar. Das ist eigentlich schon episch. Das ist ja das, was diesen Kein-Porncast ausmacht. Dieses dauernde Gezanke hin und her. Dieses Genecke von euch beiden. Ja, aber das ist ja im Grunde gar kein Genecke. Das ist ja einfach ein existenzieller Streit. Das nennst du Streit. Das ist die Vorstufe von Streit. Und von Hass. Dann, wenn wir in der Show runtergehen und dann sind wir, entweder reden wir da gar nicht miteinander oder wir schreien uns an. Oh. So richtig so mit Vasen durch die Gegend schmeißen und so? Ja, kann er ja nicht, weil ich bin ja nicht bei ihm. Also wir sind ja, ja nicht kannst du ja aber virtuell und so. Hast du so ein Smiley mit Vase gegen die Wand hauen? Nein. Ich brauche die Smileys nicht, ich kann das auch so. Ja, aber ich tue da nicht für ihn meine Vase an die Wand schmeißen. Ich habe schon für Männer mein Handy gegen die Wand geschmissen. Das hat jetzt total lustiges Spinnennetzmuster als Screen. Nein, das, also da war mir mein Handy immer wichtiger. Ich hätte vielleicht darüber nachgedacht, den Mann gegen die Wand zu werfen, aber nicht mein Handy. Teddy fragt, wann du zu Rio in den Pott ziehst. Ja, jetzt ja gar nicht mehr, der redet ja nicht mehr mit mir. Was soll ich denn bitteschön noch im Pott, ja? Wenn das sowieso der letzte Porncast heute war und wir keinen Kontakt mehr haben werden nach heute Abend. Oh. Und dann, du kannst auch ruhig gerne weiter Fangirl sein. Okay. Weil wir sind nicht verheiratet und selbst wenn wir es wären, was wir ja nicht sind, ist das kein Problem. Du solltest dich alle, davon nicht aufhalten lassen. Wie die alle versuchen, Rio zu faken. Ja. Aber es gibt nur den einzig wahren Rio und der würde... Nee, von uns verlangen, dass wir ein Lied singen. Nee, ich singe kein Lied. Der Chat, wir mussten heute nicht über Politik reden, damit der Riot Burns nicht mehr mit mir redet. Es ging heute einfacher. Also wenn Ich glaube, wir müssen eine Vereinigung gründen, damit der Rio, entschuldige, ich habe einen Keks im Mund, damit der Rio wieder mit dir redet. Nee, ich finde einfach, wir machen das, du übernimmst ab morgen den Kein-Porncast. Aha. Ja, und dann übernimmst du meinen Platz und dann machst du das mit Rio alleine. Das ist doch Blödsinn. Und ich kann die Stunden wenigstens wieder effektiv nutzen. Mit sinnvollem. Oh, ich glaube, du reitest dich gerade noch ein bisschen weiter rein. Ja, aber das hat er auch verdient. Jetzt auch einmal wieder. Also da bin ich aber dann auch so ein Arsch, ja. Also, okay, da bin ich dann manchmal doch schon ein Arsch. Weil wenn er wirklich, ja, nach einer halben Stunde, keine Ahnung, wann er abgehauen ist, einfach dicht macht und dann, ja, okay, das können wir jetzt nicht. Länger sogar schon. Ja, wir sind fast 2 Stunden schon auf der Sitzung. Wenn er einfach abhaut und dann nicht mehr kommt, nachdem ich ihm mich angebiedert habe und mich entschuldigt habe, und dann bin ich dann so eine und sage, ich komme nicht weiter angekrochen, dann sage ich, okay, wenn ich schon mal am Durchfallen bin, dann falle ich ganz durch. Ich glaube, ich kriege ihn nicht weich geklopft. Nee, kriegst du auch nicht. Ich glaube, ich müsste gehen und dann kannst du ihn weich klopfen. Ja, toll. Oh Mann. Ja, aber ich habe schon immer gesagt, dass, bis einer weint oder singt. heißt es doch in der Ankündigung. So, aber da steht ja nichts von, bis einer nicht mehr redet und das über Stunde. Weiß ja nicht, ob er weint. Meinst du? Vielleicht meint er ja. Mit seinem rosa Teddy und so? Ja. Oh, ich will mich nicht auch noch unbeliebt machen. Deshalb, ich glaube, ich gehe einfach. Ja, und dann? Und dann redet er mit dir. Meinst du? Ich glaube nicht. Stimmt, doch. Der wartet nur darauf, dass ich abhaue. Ach. Und wenn er mir irgendwann verzeiht, dass ich dann doch den Alexander Kaschte gepostet habe, nur um ihn eins auszuwischen und dass ich ihn unterbrochen habe und dass es mir so leid tut, dann kann er sich ja bei mir melden. Geht's jetzt nicht? Doch, ich gehe jetzt. Nein. Ich habe aber jetzt auch schon meinen Sohn, den Aki, der geht jetzt, glaube ich, gerade auch ins Bett. Das heißt, ich kann auch gehen. Und ich glaube, die Alex ist auch nicht mehr da. Aber der kein Porncast gehört doch zu euch beiden. Ich bin kein Jule-Ersatz. Ja, dann müsste ich ihn halt umnennen. Oh Mann. Leute, Leute. Genau, singen ihm ein Lied. Ich singe ihm kein Lied. Ich habe ihn Gott genannt und ich habe mich bei ihm entschuldigt. Und ich habe die Sendung alleine gemacht, weil ich gesagt habe, man kann nicht einfach jetzt hier aufhören und offline gehen und wie auch immer. Und er ist trotzdem sauer auf mich. Und wenn er dann sauer auf mich ist, dann ist er erst recht sauer, weil ich halt diesen Kaschte-Bild gepostet habe. Obwohl nur erst er mich auf die Idee gebracht hat, weil ich wollte von Anfang an eigentlich nur Samson posten. Es hört sich gerade an wie bei den Zwillingen von meiner Freundin, wenn die so streiten. Der hat das und das gemacht und jetzt ist der und der mir sauer. Manchmal komme ich mir auch nicht älter vor als die Zwillinge. Zehn Jahre. Sind bestimmt. Ja, ich bin manchmal. Besonders mit dem Rio. Deshalb, wir probieren das jetzt aus. Ich gehe, du bleibst, er redet bestimmt mit dir. Ich soll jetzt hier bleiben, alleine in dem Stream. Ja, wenn er halt nicht kommen sollte, also oder erscheinen sollte oder mit dir reden sollte, dann kannst du ja immer noch gehen. Sind wir nicht alle Rio? Aber ich Ja. finde, es ist ein Versuch wert, es auszuprobieren. Ja, und was machen? Ja, nein, du, nein. Meise oder was? Lass mich noch alleine. Nein, wir sollten es ausprobieren. Rio hat gerade gesagt, wenn du gehst, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich tue es jetzt einfach, wenn du gehst, er schreibt, okay, wenn du gehst, dann spielt er Musik ein und nimmt den Stream runter. Also er liebt dich, heißt das. Das hat er damit, nein, das hat er, nein. Das ist, dann ist Ende mit uns und du kannst endlich verschwinden. Das heißt, du musst das jetzt durchziehen. Ja, ich gehe jetzt. Nein. Ja, klar. Nein, warum willst du gehen? Jetzt Willst du? sei mal jetzt ehrlich. Ja, ich mache mich jetzt 2 Stunden zum Affen, ja, weil der Herr nach einer halben Stunde meint, er könnte mal für 1,5 Stunden einfach die Klappe halten und irgendwelche Sounds reinspielen. Der lässt mich hier hängen und ich darf hier irgendwelchen Scheiß machen. Ist dann noch extrem sauer, weil ich doch wirklich noch ein Alexander Kaschte-Bild gewählt. Er ist nicht Alexander Kaschte. Ich habe es einfach nur gepostet. Dann ist er doch extra da sauer. Da muss ich doch nicht noch bleiben, damit er genauso böse ist wie vorher. Ich glaube, ihr braucht nicht zu spammen, dass sie ein Lied singen soll, weil sonst Ich wird sie singe nicht kein kommen. Lied. Und schon gar nicht für einen, der seit 1,5 Stunden nicht mit mir redet. Das hat er überhaupt nicht verdient. Oh Mann. Und deshalb, nein, Felemdi, du kannst ihm ein Lied singen. Genau, und deshalb sage ich jetzt mal gute Nacht. Und du kannst ja bleiben, wenn er mit dir nicht mehr redet, dann kannst du ja auch gute Nacht sagen. Und dann werden wir das Ende mit dem Por kein Porncast ist dann offen. Ich glaube nicht, dass wir noch einen machen, aber das werden wir dann irgendwann sehen. Manche. Deshalb, ja, Facebook-Seite, ich wusste, dass es das so passiert. Auf jeden Fall wünsche ich allen eine gute Nacht. Ich bin nicht die beleidigte Leberwurst. Ich bin seit 1,5 Stunden hier am Reden und ich habe keine Themen mehr. Ich habe keine Themen und ich bin total traurig, Ich dass ein bin. Rio mich so mit Liebesentzug straft. Ja, Menno, Beschwerden an Riot Burns. Deshalb, also dem haben wir jetzt schon fast eins und ihr müsst alle schlafen. Ihr seid viel zu jung, um so lange wach zu bleiben. Deshalb wünsche ich euch alle eine gute Nacht. Meise. Ja. Habe ich jetzt einfach beschlossen, dass ihr alle einfach zu jung seid und jetzt ins Bett müsst. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und vielleicht hört man sich ja mal wieder oder auch nicht. Ihr findet mich über Twitter bei Julp83. Dann lege ich jetzt aber auch auf, ne? Nur, dass ich weiß. Und dann legen wir weiter auf. Gut, dann gute Nacht. Ja, gute Nacht. Defender, we dip. You're all about the sisters and the babies. Ooh.